Runenübungen, die einzige echte Gebetsform. Der Mensch, Antenne und Sender. Grundsätzliches, das schon im ersten Doppelband der Marby-Runenbücherei erschien, muss hier noch einmal erscheinen, um anschließend erweitert und ergänzt zu werden. Der Mensch hat es in der Hand, durch Stellung und Lageveränderung seinen Körper in bestimmte Richtung zu bringen. Wenn er das bewusst tut und dabei noch die bestimmten Worte spricht, so macht er sich damit für bestimmte Strahlen, Wellen und Kräfte leitend und aufnahmefähig. Der Mensch ist dann auch weiter imstande, durch verschiedene Körperstellungen und Bewegungen ein ganz bestimmtes Erleben und eine ganz bestimmte Aufnahme von Umweltkräften zu erreichen. Sein Körper ist der Schlüssel, der, bewusst gehandhabt, alle Möglichkeiten der Welt aufschließt. Er kann sich alle Urwerte des Lebens und des Seins direkt aus der Quelle holen, während das allen anderen Lebewesen in dem Maße nicht möglich ist. Was wir menschliches Bewusstsein nennen, beginnt also eigentlich erst dann und dort, wenn der Mensch beginnt, bewusst Schlüssel zu allen diesen Quellen zu werden und zu sein. Dann erst kann er sich unbegrenzt geistig und seelisch und körperlich weiterentwickeln und verfeinern durch Kräfteaufnahme und Transformation. Wir wissen, dass wir mit unserer Radioantenne nicht nur empfangen, sondern auch senden können durch Rückkopplung. So ist auch der menschliche Körper nicht nur eine natürliche, fein organisierte Antenne, sondern auch ein machtvoller Sendeapparat. In derselben Stellung, in der der Mensch aus einer bestimmten Richtung Strahlen und Wellen aufnimmt, in derselben oder anderen Stellung kann er auch in eine gewollte Richtung hochgespannte Strahlen und Wellen aussenden. Die betreffenden Körperstellungen, die der Mensch nun als Antenne und als Sender einzunehmen hat, sind uns in der Form der Runen übermittelt. Die Runen Stellung einnehmen, das entsprechende Wort denken, raunen oder sprechen, singen oder rufen, um entweder als Antenne zu empfangen oder als Sender zu senden, nenne ich eine Runenübung machen. Die Runen sind also nicht nur Schriftzeichen, Sprachzeichen, sondern auch Übungszeichen und selbstverständlich beruht der größte Wert und die größte Wichtigkeit der germanischen Runen darin, dass diese Übungszeichen kosmo-bioenergetischer Art sind. Es ist klar, dass ein jeder Mensch, ob intelligent oder weniger intelligent, ob arm, ob reich, ob gebildet oder ungebildet, es in Zukunft in der Hand hat, sich nach dem Maße seines reinen Willens und seiner Fähigkeiten, Kenntnisse und Erfahrung so viel Höhenstrahlen aus dem All und so viel Tiefenstrahlen aus der Erde hereinzuholen, als wie er will. Da die Ströme aus diesen beiden Kraftfeldern Himmel und Erde Leben erzeugende, Leben erweckende und Lebenskraft bergende Ströme sind, kann sich der Runenkundige also von allen Krankheiten befreien, die in einem Mangel an Lebenskraft ihre Ursache haben. Und fast alle Krankheiten beruhen auf einem solchen Mangel. Weiter ist der Runenkundige bei täglicher Übung in der Lage, mit seinen hereingeholten, ihm nun eigen gewordenen, überschüssigen Lebenskräften andere Menschen von Krankheiten zu befreien. Er kann, weil er diese Kräfte auf weiteste Entfernungen senden kann, dann auch Kranke heilen, die über Meere und Länder von ihm entfernt sind. Weiter ist jeder Runenkundige, je nach seinem Fleiß und seiner Übung und seinen Fähigkeiten und seiner Einstellung in der Lage, die Ereignisse in seiner näheren und weiteren Umgebung nach seinem Willen, soweit ihm nicht vorläufige Unkenntnis entgegentritt, zu ordnen und zu gestalten. Mit der Runenkunde, soweit sie dazu verwendet wird, den eigenen Körper zur empfindlichen Antenne wie zum tüchtigen Sender zu machen, entwickelt der strebende Mensch auch eine unwiderstehliche Kraft. Durch die Runenkunde wird er in Wahrheit erst auf eigene Füße gestellt und befähigt, seine Absichten wie auch seinen Willen in allen Geschehen durchzusetzen. Die von dem Runenkundigen entwickelte Kraft und nur diese alleine macht ihn zu einem bewussten Gestalter seines Schicksals. Aber auch noch etwas anderes wird geschehen. Der aus den Kräften des Himmels kommende Geist, die nun kommende Runenmacht, wird die Schafe von den Böcken scheiden. Ein jeder Mensch ist nur mit seinem Körper Schlüssel. Nach seinem inneren Willen und nach seiner eigensten Einstellung empfängt er Strahlen und Kräfte. Ist sein innerer Wille, ist seine Einstellung gut, so werden die in ihm hervorgerufenen Strahlen und Kräfte ihn segnen. Ist sein Wille aber auf ein übles Ziel gerichtet, so wird er an diesen Strahlen und Kräften sich selbst richten. Es liegt also an jedem Runenkundigen selbst, sich Wachstum oder Untergang zu bereiten. Körper, Körperzone, Organ und Tonhöhe. Es gibt einen Ton, bei dessen Erklingen ein jeder Körper am stärksten vibriert, mitklingt, mitschwingt. Ein Beweis dafür, dass ein jeder Körper auf einen bestimmten Ton, auf eine bestimmte Welle abgestimmt ist. Diesen Ton nennen wir Körpergrundton. Der Körpergrundton ist bei jedem Menschen ein anderer. Was für den Körper gilt, das gilt auch für jede Körperzone, Kopf-, Hals-, Brustzone und so weiter. Jede Körperzone schwingt ebenfalls bei einer bestimmten Tonhöhe am stärksten mit. Diesen Ton nennen wir je nach der betreffenden Körperzone, Kopfzonengrundton, Halszonengrundton und so weiter. Auch ein jedes Organ hat, wie jeder Knochen, einen Grundton. Wir nennen diesen Grundton Magengrundton, Nierengrundton und so weiter. Auch diese Benennungen werden wir uns für die Zukunft merken, damit wir uns über die gemeinte Zone, über das gemeinte Organ und dessen Ton klar sind. Nun hat wohl jeder Körper einen Grundton, den Körpergrundton, aber dieser Ton liegt innerhalb einer ganzen Tonreihe, bei der der Körper auch etwas mitschwingt. Dabei zeigt sich, dass die tiefen Töne mehr die Füße in Schwingung bringen. So viel höher wir im Ton kommen, so viel höher liegt auch die Schwingungszone. Wo wir unter den Ton gehen, bei dem die Füße mitklingen, da bringen wir dann noch unsere Aura unter den Füßen in Vibration. Wo wir über den Ton hinaufgehen, bei dem der Kopf mitschwingt, da versetzen wir unsere magnetische Körperzone, die Aura, oberhalb unseres Kopfes in Schwingungen. Wir können also durch eine bestimmte Tonhöhe jede Körperzone, jedes Organ bewusst erfassen, beeinflussen, anregen, beruhigen und für Höhen- und Tiefenstrahlen aufnahmefähig machen. Wir können so auf der Harfe Gottes, unserem Körper, dann bewusst das Lied des Lebens spielen und unseren Körper, unsere Seele, unseren Geist täglich ernähren durch den Tau des Himmels und der Erde.